Unser Kanzler fährt im dicken Kombi. Franz Jolle fährt im dicken Kombi. Und mein Chef, der fährt nen dicken Kombi.